Abschnitt 12 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Landsturm. Erstens. Neue Gülte, Zins und Zehnten, von der Wolle, von dem Flachse, von dem Honig neue Zehnten, neue Zehnten von dem Wachse. Immer Dienst und Buß und Brüchte, dass der Schatz des Königs wachse, immer Zehnten, neue Zehnten, immer zahlen muß der Sachse. Also sangen Weiberscharen, die das Tal hinauf sich trollten, Weiberrache auszuüben, an dem Gelben, dem sie krollten, all die Brucht entlang die Heitern, die am Osning Beeren pflückten, die, zu schöpfen heilend Wasser, sich zum Bohren der Iburg bückten. Dunkle Ranken von der Öse, von der Bever braune Sprossen, blonde, die an Aa und Nähte sommerlang ihr Linnen gossen. Eine schritt voran dem Zuge, dürr und grau wie Eichenborke. Einen toten Haushahn trug sie, hoch auf langgestielter Forge. Katla von der wilden Wiese, Grimme Wittib 90 Winter, brachen wohl den Eisennacken, nicht der Brust verkalkten Zinter. Höhnisch rief sie, der ein Jäger? Wiesel mag er, wie der braune Schmiedebub im Busche stöbern, und sie rösten hinterm Zaune. Kam er hergeprunkt zu Rosse, armer Tropf, der Königsbote, bang im Bügel statt des Falken einen Kuckuck auf der Pfote. Ärgres Missgeschöpf als dieses trug ein Käpplein wie von Leder. War's kein Kuckuck, eine Eule, war's an Kopf und Fang und Feder. Mag ein edles Tier den Kranich, Trapp und Reiher kühn umkrallen, diesem Ungetüm behagt es, meinen Haushahn anzufallen. Mordlich meinen Morgensänger zu erwürgen auf der Tenne, und verwitwet wie ich selber ist nun meine letzte Henne. Alten Frevel, neue Unbill, sühnen wir mit Weiberhänden. Königsknecht, du zahlst die Brüchte, Königsknecht, ich will dich schänden. Söhne hat ich 13 Söhne, o welch herzig wackre Jungen, alle wie des Solings Tannen, alle hat der Krieg verschlungen. 13, weiß ich, wo sie modern, wo sie in der Knechtschaft zittern, Holz zu Herrenküche schleppen, Mühlen drehen und Hunde füttern. Arm ich selbst, für Zins und Zehnten ward mir Korn und Kuh gepfändet, Jammer auf und ab im Lande, und kein Gott ist, der ihn wendet. Wieder sang es, Zins und Zehnten, von der Wolle, von dem Flachse, neue Zehnten von dem Honig, neue Zehnten von dem Wachse. Radegund von Battenhausen schwang ums Haupt die Eisenspindel, fort die Raupen, fort die Käfer, fort das nagende Gesindel. Was die Männer, dumme Dutten, von dem Übermut der Frechen tatlos trugen, Hohn und Hiebe, wir, die Weiber, wollen's rächen. Sollen barfuß unsere Kinder um die Frankenhöfe lungern, bleiche Bettler wie wir Alten, besser hangen als verhungern. Frisch voran und niemand rede von Verboten und Gesetzen, freie Lust im Sachsenwalde war es stets, den Fuchs zu hetzen. Über ihn, den Gallengelben, der den besten Mann im Gaue erst verbiss und dann in dessen Halle kroch, als Herr vom Baue. Frisch voran zum Habichtshofe, spaßhaft ist's, den Fuchs zu prellen. Prellt ihn heut, sonst prellt er morgen euch mit Zehnten und mit Zöllen. Alle sangen, Buß und Brüchte, dass der Schatz des Königs wachse. Immer Zehnten, neue Zehnten, immer zahlen muß der Sachse. Zweitens. Auf dem Habichtshof die Ulmen schüttelten die alten Köpfe, als das Herrenhaus umflogen 20 Dutzend Weiberzöpfe. 20 Dutzend Weiberstimmen, als sie kreischten, als sie sangen, Weiberhände 20 Dutzend, als sie Birkenruten schwangen. Stumm, Auf einem Erlenklotze saß der Bote weiß wie Kreide, wirr das Haar und irr das Auge, um den Hals die gelbe Weide. Vor ihm stand der grimme Katla, wie ein Priesterweib zu schauen. Wetter leuchten ihre Blicke, Wetterwolken ihre Brauen. Flammenblitz das lange Messer, das sie auf und niederschwenkte. Bleicher ward des Schächers Nase, die sich tief und tiefer senkte. Feiger Mordgesell, du triebest, Dunkelwerk unheimlich Krauses, den Besitz dir zu erschleichen, einer Braut und dieses Hauses. Sprich, wo blieb der edle Falke, in des Waldes finstern Loden, ist er ohne Spur verschwunden, wie versunken in den Boden. Denn du bist ihm nachgeritten, und den Kranken zu bezwingen, den Erschöpften, Waffenlosen, konnte dir sogar gelingen. Wo verschattest du die Leiche? Sprich, nein, schweig, wenn du geständest, ich zerschnitte dich in Stücke, ob du wie ein Wurm dich wendest. Zwar dein Recht nach unserm Rechte, wer den dürren Baum zu reiten, 15 Schuhe ob der Erde, einen Hund an jeder Seite. Doch so faule Frucht zu tragen, ist kein Holz im Sachsenlande. Schlecht genug, drum magst du leben, gelber Gleisner dir zur Schande. Leben magst du dir zum Ekel und verschimpft an deinem Leibe, Bubenspott und doppelt schimpflich, weil verschimpft von einem Weibe. Hoffst du auf Entsatz? Vergebens, ringsum ist kein Knecht zu finden, und der Graf erritt zum Bischof und bekennt die neuesten Sünden. Sei vergnügt, dein Hals ist sicher, heute gilt's nur deinem Barte. Sägen muß ich, meine Klinge, alt wie ich, hat manche Scharte. Still, ihr Mädchen, lass das zucken, deine Schuld ist's, wenn ich fehle. Schreist du, bist du ungebärdig, fährt mein Kneif dir in die Kehle. Pfui, wie bist du hübsch geworden, Königsknecht, geschorner Igel, staune, hält der Molch dein Vetter dir die Pfütze vor als Spiegel. Kommst du heim zu deiner Mutter, bring ihr Katlas Gruß, nun fahre, fort mit ihm, ihr Frauen, zu folgen hindern mich die 90 Jahre. Seht euch vor, er lügt, sein Bruder stellt sich tot, um zu entschlüpfen, auf dem Eggeweg der Grenze, peitscht ihn aus und lasst ihn hüpfen. Fürbaß ging's dem Wald entgegen, in der Treiberinnen Mitte schlich der Sünder, Kopf und Knie schlotterten bei jedem Schritte. Seitwärts stand ein Häuflein Mägde, Eiger rief, er hat die Reude, Sommer wird es, nur um Pfingsten kreint der Schelm in solchem Kleide. Hohngelach und lautes Singen, neue Zehnten von dem Flachse, von dem Honig, neue Zehnten von dem Wachse. Immer Dienst und Buß und Brüchte, dass der Schatz des Königs wachse, immer Zehnten, neue Zehnten, immer zahlen muß der Sachse. Ende von Abschnitt 12.